Die vier Gerichtsdiener, an den vier Ecken des Podestes postiert, rufen viermal nacheinander Wehe. Das Todesurteil ist damit gesprochen und rechtsgültig. Wäre Georg Friedrich Rebmann, der Jakobiner und denkende Richter aus den französisch besetzten linksrheinischen Gebieten anwesend gewesen, hätte er es sicher heftig und kritisch kommentiert. Ein Gerichtshof, und wäre er aus den gerechtesten und weisesten Männern zusammengesetzt, kann die Krankheiten der bürgerlichen Gesellschaft nicht heilen. Das Weghauen des kranken Zweiges ist freilich nötig, damit ein gesunder Baum nicht vollends angesteckt wird. Aber damit ist noch gar wenig getan. Und wenn der Boden oder die Wartung des Baumes nicht verändert werden, dann kommt die Krankheit wieder. Die Befreiung des Staates von einem Verbrecher ist nur der erste und nächste Zweck. Ein höherer und nützlicherer wird erreicht, wenn durch die Untersuchungen des Richters die Quellen des Unheils erkannt werden und die Verwaltung Fingerzeige erhält, wie diese verstopft werden können. Doch so viel der Heidelberger Stadtdirektor bereits von seinen fortschrittlicheren Kollegen links des Rheins gelernt haben mochte, noch gehen die Uhren in Baden anders. Unseren armen Weibern und Kinderlein mag Gott nun ein Beschützer sein, da du doch selbst, Herr Jesu Christ, der armen Waisen Vater bist. Nun wollen wir dies Lied beschließen, doch lasse niemand sich's verdrießen. Ist wohl vielleicht ein Fehler drein, das kommt, weil wir studiert nicht sein. Die Armut, die war freilich schuld, weil man sie nicht mehr hat Geduld. Die großen Herren sind schuld daran, dass mancher tut, was er sonst nicht getan. Nachdem auch die Gerichtsdiener ihr schauriges Wehe über die ergriffen schweigende Menge auf dem Heidelberger Marktplatz gerufen haben, kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Der noch jugendliche Räuber Sebastian Lutz, der Basti, sackt plötzlich wie besinnungslos in sich zusammen und kann nur mit Mühe auf seinem Stuhle festgehalten werden. Das verursacht natürlich einige Unruhe. Berittenes Militär muss die Neugierigen zur Seite drängen. Dem Stadtdirektor, der inzwischen einen Schluck Wasser zu sich genommen hat, ist diese Unterbrechung jedoch nicht unwillkommen. Er hat noch eine Pointe vorbereitet, eine Überraschung für das Publikum. Nachdem wieder Ruhe eingetreten ist, nimmt er ein versiegeltes Schreiben in die Hand, öffnet es, liest und setzt sein Schauspiel fort. Allmächtiger, allgütiger, allbarmherziger Gott, ich danke dir mit gerührtem Herzen, dass du mich das Härteste vollbringen ließest. Und nun bitte ich dich, verleihe mir auch die Gnade, dass ich das vollbringe, was mein eigenes Herz erheischt. Was so mancher Redliche in dieser Menge wünscht, was selbst die vor uns hier stehenden armen Sünder verlangten und was der gnädigste Wille meines erhabensten Souveräns, unseres durchlauchtigsten Fürsten ist. Andreas Petri und Sebastian Lutz, euch ist das Leben geschenkt. Mit dem in Wirklichkeit natürlich keineswegs plötzlichen, sondern lediglich geheim gehaltenen Gnadenakt hat die Regie des Stadtdirektors einen wirkungsvollen Höhepunkt gesetzt. Der Landesvater und damit der großherzogliche Staat haben ihren Untertanen nicht nur ihre Legitimation zu strafen eindrucksvoll demonstriert, sondern auch ihr Monopol zu begnadigen und zu vergeben. Damit beginnt der zweite Akt. Am Ende der feierlichen Urteilsverkündung werden die vier zum Tode Verurteilten ihrer schweren Ketten entledigt, mit Stricken neu gebunden und von den Henkersknechten auf die Schinderkarren gebracht. Auch der Magistrat, die Richter und Ehrengäste begeben sich zu ihren Kutschen und es formiert sich unter dem Geläut sämtlicher Glocken eine feierliche Prozession zur Richtstätte vor die Tore der Stadt. Die Fahrt durch die Heidelberger Altstadt gibt allen Schaulustigen die Gelegenheit, die vier Räuber aus allernächster Nähe zu beobachten. Dicht gedrängt, in Viererreihen, säumen die Menschen die Hauptstraße. Die Kutschen und Schinderkarren müssen immer wieder Halt machen und die Fahrt unterbrechen. Den Gästen,